Der Geschäftsträger AI vom Königreich Schweden in der DVRK macht am 14. Juli bei dem kanadischen Bürger Lim Hyun-su einen Konsularbesuch. Wegen der feindseligen Tätigkeit gegen die DVRK wurde Lim Hyun-su im Dezember 2015 im Strafgericht verurteilt und befindet sich jetzt in der Strafvollstreckung. Lim Hyun-su erzählte dem schwedischen Diplomaten über seinen Gesundheitszustand und bat ihn darum, der kanadischen Regierung sein Ersuchen um die aktive Anstrengung für die Lösung seiner Sache zu übermitteln. Auf der Grundlage der Wiener Konvention über die Konsularbeziehungen und des humanitären Geistes erlaubt die DVRK der schwedischen Botschaft, die für den Konsularschutz der kanadischen Bürger in der DVRK zuständig ist, den Konsularbesuch bei Lim Hyun-su.